This is our last panel and we are still very excited. Maybe we should have a conference for 1 week. Ja, nun, wir kommen nun zum letzten Panel. Ich möchte Sabua Naqshband vorstellen. Sie hat Arabistik, Politikwissenschaft und Sozial- und Kulturanthropologie in London, Kairo und Berlin studiert. In Berlin und bundesweit ist sie als Antidiskriminierungs- und Empowerment-Trainerin tätig. Und zwar für GLAD e.V., welches ein Verein für LSBTIQ-Geflüchtete und Migrantinnen ist. Und zudem ist sie Übersetzerin für Worten und mehr GmbH. Sie arbeitet zu den Themen Antimuslim, Rassismus, muslimischer Feminismus und Religion, Gender und Sexualität. Außerdem engagiert sie sich global in intersektionalen feministischen Bündnissen und für die südasiatische Diaspora in Europa. Sie ist als Projektreferentin bei Damigra für die Bereiche Projektmanagement, Vernetzung mit MSOs und Networking zuständig. Vielen Dank. Thank you, Jennifer. Thank you. Ja, vielen Dank, Jennifer. Vielen Dank, International Women's Space, und zwar dafür, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, hier alle zusammenzukommen. Ich werde auf Deutsch weitersprechen. Und ja, vielen Dank dem International Women's Space, dass wir zu diesen vielen wichtigen Themen hier zusammenkommen können, zusammen sprechen können, uns austauschen können. Als ich den Titel gehört habe, als ich nach Deutschland kam, war ich schon sehr aufgeregt, die vielen verschiedenen Generationen, die vielen verschiedenen Stimmen zu diesen Themen Frauen und Migration zu hören. Und fühle mich sehr geehrt, dass ich hier auch mit beteiligt sein darf und diese tollen Frauen, die wir heute Abend bei dem letzten Panel auf der Bühne haben, vorstellen zu dürfen, mit ihnen diskutieren zu dürfen, mit euch diskutieren zu dürfen. Es soll in diesem Panel darum gehen, also um Selbstorganisierung und die feministische Arbeit im Kontext von Migration. Wir haben ja heute und gestern schon sehr viel über die Kämpfe von Gastarbeiterinnen seit den 70er Jahren, sowohl als auch von geflüchteten Frauen, sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland schon viel gehört, viel gesprochen. Wir haben viel schon darüber gehört, was für Spuren und was für Wunden und Spuren das Patriarchat, der Rassismus, der Kapitalismus bei uns hinterlassen hat, aber wie wir auch uns erfolgreich miteinander solidarisieren können und nach vorne kämpfen können. Und darüber möchten wir heute Abend noch vermehrt sprechen. Und meine drei tollen Gäste, bevor ich viel zu lange rede und hoffentlich langsam genug, sind zum einen Koknam Chorue. Koknam ist Vorstandsmitglied von Damigra, wo ich auch bin. Dann haben wir Seher Yeter, die eingesprungen ist für Binte Boyang, die leider nicht kommen konnte, weil ihr Sohn im Krankenhaus liegt. Das sind eben auch so Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Deswegen sind wir sehr froh, dass Seher da ist. Und dann haben wir noch Gülşen Aktaş, die ich auch vor kurzem in ihrem Projekt in Schöneberg kennenlernen durfte. Und mit diesen drei Frauen werden wir heute Abend diskutieren. Ich werde ganz kurz die einzelnen Personen etwas näher vorstellen, bevor sie über ihre Projekte selbst berichten. Genau, Koknam ist 1948 in Kimcheon in Südkorea geboren und hat eine Krankenschwesterausbildung abgeschlossen, ist dann 1970 nach Deutschland gekommen als Arbeitsmigrantin. Sie war 40 Jahre in verschiedenen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen erwerbstätig. Sie ist Gründungsmitglied der koreanischen Frauengruppe in Deutschland und, wie gesagt, Vorstandsvorsitzende am Dachverband der Migrantinnenorganisationen. Das ist ein Dachverband, der hat über 70 Migrantinnen-Selbstorganisationen. Sie beschäftigt sich mit Themen wie Pflegenotstand in Deutschland seit Ende der 1950er Jahre, heute auch wieder ein sehr aktuelles Thema. Sie beschäftigt sich mit der Anwerbung asiatischer Krankenschwestern aus Indien, aus den Philippinen und Korea und der Zwangsrückkehr asiatischer Krankenschwestern. Koknam ist sehr berühmt, weil sie sich dagegen organisiert hat, dagegen gewehrt hat, sie hat Widerstandsaktionen organisiert, über die sie uns berichten wird, für ein unkündbares Bleibe- und Arbeitsrecht in den Verwaltungsvorschriften im Ausländergesetz. Darüber wird sie uns später mehr erzählen. Herzlich willkommen, Koknam. Als zweite Rednerin haben wir Sehel Yeter. Sie ist schon seit 17 Jahren in Deutschland. Sie ist aus der Türkei gekommen und hat aus Gründen des politischen Asyls, hat hier politisches Asyl beantragt. Seit 7 Jahren ist sie in Berlin und ihr Asylprozess hat 8 Jahre lang gedauert. Also sie ist sehr vertraut mit den Themen Flucht und Asyl. Und Seher ist Aktivistin und Mitglied im Sozialistischen Frauenbund in Europa und eben aktiv hier in Berlin und Deutschland in diesem Sozialistischen Frauenverband, Socialist Kadınlar Birliği. Und diese Vereinigung ist unabhängig, arbeitet jedoch auch mit zum Beispiel kurdischen Frauen zusammen, mit dem International Women's Space zusammen. Seher ist seit 2 bis 3 Jahren dabei, mit dem International Women's Space Demonstrationen zu organisieren etc. Also da gab es schon viel Zusammenarbeit. Und ein Fokus ihrer Arbeit liegt natürlich darin, was gestern auch schon teilweise diskutiert wurde, was bedeutet eine internationalistische Frauenbewegung? Wie können wir gemeinsam eine Basis schaffen, um wirklich eine transnationale Frauenbewegung herzustellen, wie können wir zusammenkommen, was sind unsere Gemeinsamkeiten, etc. Ja, herzlich willkommen, Seher, und vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Zu allerletzt Gülşen Aktaş. Gülşen ist 1957 geboren in Ostanatolien und sie hat nach dem Abitur in Diyarbakir als Grundschullehrerin gearbeitet. Sie ist dann mit ihrer Mutter Shirin, als sie 20 war, ungefähr als Gastarbeitertochter nach Deutschland gekommen und hat ihr Leben dann dem politischen Aktivismus und der Frauenarbeit verschrieben. Sie hat in einem der ersten Frauenhäuser in Berlin gearbeitet, hat dort sehr viel mit den Rassismuserfahrungen von Migrantinnen zu tun gehabt und hat darüber Anfang der 90er einen Artikel geschrieben, der dann dazu geführt hat, dass auch Quoten für Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsgeschichte, sollen wir ja nicht mehr benutzen, dort auch zustande bekommen hat. Also hat sich dort auch etwas erkämpft. Und sie ist aktiv in verschiedenen Frauengruppen gewesen, darunter zum Beispiel dem Schabbeskreis. Und ist jetzt seit 2017 Leiterin einer interkulturellen zu Seniorenstätte, also Freizeitstätte für Senioren, wo sich Menschen treffen, die aus über 30 verschiedenen Ländern kommen. Und über diesen Verein und dieses Projekt Huzur wird sie uns noch im Detail berichten. Herzlich willkommen. Liebe Koknam, du kannst uns die erste Präsentation über die koreanische Einwanderung von koreanischen Frauen in Deutschland. Danke. Vielen Dank für eine nette Einführung. Herzlich willkommen alle. Wir haben seit gestern sehr viel über sogenannte Gastarbeiterinnen gehört und über ihre Situation und ihren Widerstand. Und das ist auch so, nicht damals in Nachkriegsdeutschland, dieser Arbeitskräftemangel war ja nicht nur Industriegebiet, sondern auch im Pflegebereich sehr stark seit Ende 50er Jahre. Seit Ende 50er Jahre, 1950er Jahre herrschte, ich versuche langsamer zu sprechen, akuter Personalmangel in den deutschen Gesundheitswesen. Es fehlten 30.000 Stellen in der Pflege. Zur Entschärfung dieser Notsituation wurden ausgebildete Krankenschwestern aus Indien, Indonesien und Philippinen vor allem aus Korea angeworben. Vom Ende 1950 bis 1976 kamen ca. 11.000 koreanische Krankenpflegerinnen nach Deutschland. Anfangs wurden sie einzeln oder eine kleine Gruppe durch kirchliche Institutionen oder privat vermittelt. Dann ab 1966 sogenannt in Sammelverfahren angeworben. Deswegen gilt 1966 oder 65 Beginn der koreanischen Krankenschwestern in Deutschland. Im Jahr 1971 wurde die Anwerbung offiziell durch ein bilaterales Abkommen geregelt. Das heißt, das Programm zur Beschäftigung qualifizierter koreanischer Krankenschwestern und Krankenpflegehelferinnen in deutschen Krankenhäusern heißt das. Darin wurde akribisch, wie deutsches Gesetz ist, alles geregelt, unter anderem, dass die koreanische Krankendiplom gleichwertig wie Deutschen anerkannt wird und dass auch dann für Anfangssprachkurs angeboten werden und auch Einführungszeit vorgesehen. Ja, dabei wurden dann von beiden Staaten so Agenturen aufgebaut. In Deutschland war Deutsche Krankenhausgesellschaft und in Korea ist es ein, ich habe jetzt auf Englisch nicht, das Übersee-Arbeitskräftevermittlung hieß es. Und dort wurden dann junge, ledige, wenn verheiratete, ohne Kinder, gesunde, vor allem nicht schwangere und mit Berufserfahrung ausgewählt. Wirklich sehr qualifizierte Frauen ausgewählt. Ja, ich kam 1970. Ich bin dann ausgewählt nach Deutschland, nach Ratingen, ist in Nordrhein-Westfalen. Außer ein paar Anekdoten von Nachkriegsdeutschland wusste ich nicht viel von Deutschland. Das eine ist, dass Deutschen sehr, sehr fleißig seien, siehe Wirtschaftswunder. Und andere ist, dass sie sehr extrem sparsam sei, sodass ein Streichholz erst angezündet wird, wenn mindestens 4 Personen zusammengekommen sind. Das ist richtig geprägte Anekdoten. Ja, ich bin angekommen, ich musste nach 3 Tagen Ankunft schon anfangen zu arbeiten. Deutsche Sprachkurs hatte ich in Korea, ja, 2 Wochen, konnte dann A bis Z, so, ich bin so und so, aber nicht tief und ich bin davon ausgegangen, dass ich dann deutschen Sprachkurs Kurs bekomme. Aber nach 3 Tagen Station eingesetzt, das ist eine wirklich sehr erniedrigende Situation, wenn man plötzlich sprachlos wird. Das haben wir ja gestern und heute auch gesprochen. Allerdings, ich hatte auch keine Information, dass in Abkommen, was ich vorhin erwähnt habe, diese Regelung auch war. Denn ich habe auch meinen Arbeitsvertrag erst nach der Ankunft in Deutschland einen nur deutsche geschriebenen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das heißt, ich wusste in Korea nicht, welche Krankenhaus ich kommen werde. Und so einen Arbeitsvertrag, Information hatte ich überhaupt nicht. Das heißt, dass ich meine Entscheidung getroffen habe, nach Deutschland zu gehen, das war das Einzige, was ich Entscheidung getroffen habe. Ansonsten lief da wie Maschinerie durch den Vertrag. Ich habe trotz der Informationsmangel und sprachlichen, kulturellen Schwierigkeiten die ersten Jahre, denke ich, ganz tapfer durchgeschlagen. Die koreanischen Krankenpflegerinnen waren ein kleiner Teil der sogenannten Gastarbeiterinnen in Deutschland. In dieser Ära der Gastarbeiterinnen, das ist ja vorhin auch erwähnt, 1955 bis 1973, waren Arbeitsmigrantinnen willkommen als Arbeitskräfte, jedoch nicht als Bürgerinnen. Das verdeutlichen, das Rotationsprinzip hatten wir auch 3 Jahre und fehlende Sprachförderung und die Schwierigkeiten beim Familiennachzug. Die Kinder dürften nicht kommen, mitkommen. Und Integration war eigentlich nicht erwünscht. Deutschland war eben kein Einwanderungsland. Die Vereinten Nationen rief das Jahr 1975 zum Internationalen Jahr der Frau aus. Dadurch bekam die Frauenfrage einen ganz offiziellen Raum. An vielen Orten der Welt, auch in Deutschland, entstanden diverse Frauenorganisationen, in denen Frauen lebhaft über die Frauenemanzipation diskutierten, vor allem über patriarchale Gesellschaftsstruktur. Die gesellschaftspolitischen Ereignisse und der Zeitgeist jener Zeit hatten ihre Auswirkungen auf die Bewegung der koreanischen Frauen hierzulande. Koreanerinnen organisierten Frauenseminare in Deutschland. Das war auch sehr schwerwiegendes Thema, war auch patriarchale Gesellschaft, wie wir in Korea in unterkonfuzianistischen Gesellschaft, wie wir sozialisiert sind und Frauenbild und die Lage der Frauen diskutiert. Dann kam die Ölkrise. Es wurde ja Wirtschaftskrise und Arbeitslosenzahlen stieg an. Und dadurch hat sich auch in Gesundheitswesen Beschäftigungsverhältnisse geändert. Im Gesundheitswesen ist eigentlich nicht die Ölkrise maßgebend, sondern maßgebend war Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz 1977. Da wurde überall in Krankenhäusern Bettenzahl gestrichen, wurden dann die Stellen frei und auch in Pflegekräfte hatten auch dann Arbeitsstelle verloren. Ja, als sich die Situation änderte, sollten die Pflegekräfte aus Nicht-EG-Ländern, damals bei Europäischer Gemeinschaft, Ländern Deutschland verlassen. Das hieß ja damals schon, Ausländerinnen nehmen deutschen Arbeitsplätze weg und wenn Platz da ist, dann Deutschen Vorrang geben. Viele koreanische Pflegekräfte mussten in ihre Heimat zurückkehren, weil ihre Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nicht verlängert wurden. Gegen diese Maßnahmen mobilisierten wir mit einer bundesweiten Unterschriftenaktion die deutsche Öffentlichkeit in mehrere. Oh, jetzt habe ich vergessen, die Bilder gar nicht zu zeigen. Du kannst ja dann die Nummer 1 schon zeigen, wenn vorbei ist. Das sind die Bilder, die Koreanerinnen angekommen sind. Und die Nummer 2 kannst du auch schon zeigen. Das ist mein Passbild. So 1970 so kam ich dann nach Deutschland. Jetzt kommt Bild 3. Wir haben Unterschriftenaktionen gestartet und da waren deutsche Medien erstmal aufmerksam auf koreanische Krankenschwestern geworden. Aber nur ganz kurz. Und das ist ein Artikel damals in Berlin, Courage, ist es dann über Unterschriftenaktionen gegeben. Und in mehreren Städten vor Krankenhäusern und in Fußgängerzonen die Passanten angesprochen und aufgeklärt, Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern zur Unterstützung gebeten. Parallel dazu organisierten wir viele Orte Informationsabende und Podiumsdiskussionen mit dem Thema zum Bleiberecht für koreanische Krankenschwestern. Wir erklärten, wir kamen hierher, weil deutsche Krankenhäuser uns benötigten. Wir wollen nicht wie die Handelswaren hin und her geschoben werden. Nummer 4. Dabei musste ich persönlich einige Schwierigkeiten überwinden. Ich hatte bis dahin keine Erfahrung mit einer politischen Aktion. Wir sind in Korea mit Antikommunismus, bevor ich auch nach Deutschland kam, wurde auch sehr mit Antikommunismus und gerade in geteilten Deutschland mit DDR und Ostberlin gewarnt, bloß nicht da politisch aktiv zu werden. Ich war auch sehr passiv und eingeschüchtert von der koreanischen Regierung. So war es dann schwierig für mich, für unsere Forderungen auf die Straße, auf die Passanten zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es war wirklich schwer. Dazu kam, dass wir kaum Kenntnisse über die Fragen des Ausländergesetzes hatten. Die unterschiedliche Auslegung des Ausländergesetzes in den einzelnen Bundesländern machte uns auch orientierungslos bei der Aktion. Denn Ausländergesetz gilt Landeshoheit. Jedes Bundesland hatte andere Bestimmungen. Schließlich gelang uns, über 11.000 Unterschriften für unsere Forderungen zu sammeln. Wir überreichten Unterschriften mitsamt einem offenen Brief an die zuständige Bundesbehörde. Im März 1978 organisierten wir dazu eine öffentliche Anhörung in Münster unter Teilnahme von Amtsvertretern des Bundesinnenministeriums, Bundesarbeitsministeriums und des Nordrhein-Westfalen-Innenministeriums und viele Organisationen hatten uns unterstützt und mit uns solidarisiert, auch Privatpersonen und Medien waren vertreten. Dort berichteten wir über die Unterschriftenaktion und die aktuelle Lage der koreanischen Pflegekräfte in Deutschland.